»Eben deshalb liebe ich ihn«, brummte der immer überschwängliche Rasumichin in sich hinein mit einer energischen Wendung auf dem Stuhl. »Er hat diese Gesten.« »Und wie sich alles bei ihm gut macht«, dachte die Mutter bei sich. »Was für edle Regungen er hat und wie schlicht und zart er das gestrige Missverständnis mit der Schwester beseitigt hat, nur dadurch, dass er ihr die Hand im richtigen Augenblick reichte und sie lieb anblickte. Und was für schöne Augen er hat und wie schön ist das ganze Gesicht. Er ist sogar schöner noch als Dunetschka. Aber mein Gott, was für ein Anzug hat er an, wie schrecklich ist er gekleidet. Der Laufbursche Wasja im Laden von Afanassi Iwanowitsch ist ja besser gekleidet. Und ich möchte mich so gern, doch so gern ihm an den Hals werfen und ihn umarmen und weinen. Aber ich fürchte mich, er ist irgendwie so, ich weiß nicht. Oh Gott, er spricht wohl freundlich, aber ich fürchte mich. Aber was fürchte ich denn?« »Ach, Rodja«, beeilte sie sich plötzlich, seine Bemerkung zu beantworten. »Du wirst es nicht glauben, wie wir, ich und Dunetschka, gestern unglücklich waren. Jetzt, wo alles vorüber und beendet ist und wir alle wieder glücklich sind, kann man es ja sagen. Stell dir vor, wir eilen hierher, um dich in die Arme zu schließen, fast direkt von der Eisenbahn, und dieses Mädchen, ach, da ist sie ja, guten Tag, Nastassja, sie sagt uns plötzlich, dass du hohes Fieber habest und dass du soeben ohne Wissen des Arztes im Fieber weggelaufen seist und dass man dich suchen gegangen sei. Du glaubst nicht, wie uns das traf. Ich musste sofort daran denken, wie der Leutnant Potantschikow, unser Bekannter, ein Freund deines Vaters, du kannst dich seiner nicht erinnern, Rodja, tragisch endete. Er hatte auch hohes Fieber und war in derselben Weise weggelaufen und auf dem Hof in den Brunnen gefallen. Erst am anderen Tage konnte man ihn herausziehen. Und wir haben es uns selbstverständlich noch schwärzer ausgemalt. Wir wollten hinausstürzen und Pjotr Petrowitsch suchen, um mit seiner Hilfe wenigstens, denn wir waren allein, vollkommen allein«, sagte sie mit kläglicher Stimme, stockte aber plötzlich und verstummte, da sie sich darauf besann, dass es doch ziemlich gefährlich sein könnte, über Pjotr Petrowitsch zu sprechen, ungeachtet dessen, dass jetzt alles vorüber und alle wieder glücklich waren. »Ja, ja, das ist alles natürlich ärgerlich«, murmelte Raskolnikow, aber mit einem so zerstreuten und fast unaufmerksamen Ausdruck, dass Dunetschka ihn erstaunt ansah. »Was wollte ich noch sagen?« fuhr er fort und versuchte, sich mit Anstrengung zu besinnen. »Ja, bitte, Mama, und du, Dunetschka, denk nicht, dass ich nicht als Erster heute zu euch kommen wollte und etwa auf euren Besuch bei mir hier gewartet hätte.« »Aber was fällt dir ein, Rodja?« wehrte die jetzt auch erstaunte Pulcheria Alexandrowna ab. »Weshalb spricht er nur so konventionell?« dachte Dunetschka. »Er söhnt sich aus und bittet um Verzeihung, als erledige er etwas Dienstliches oder sage auswendig Gelerntes auf.«